die Luft nach Freiheit riecht. Glaubt man, Tränen gibt es nicht, ja, man glaubt zu viel. Traut nur dem Gefühl, die Nacht war heiß, du warst bei mir. Ich spürte, dass ich mich verlieb. Ich weiß, es war verkehrt, doch es war's mir wert. Marie-Gobert. Um den Verstand, was am Ende blieb, war unsere Spur im Sand.